Die Reaktion der Märkte auf die Beschlüsse des EU-Gipfels fiel heute relativ klar aus. Erleichterung, dass überhaupt etwas passiert ist, aber eben auch Enttäuschung. Von einem Durchbruch könne keine Rede sein. Diese Einschätzung war heute oft zu hören. Der Börsenhändler Oliver Roth von Close Brothers Seidler. Das große Zittern geht natürlich jetzt weiter, denn wir haben hier auf der einen Seite die Ratingagenturen, die uns unter Druck setzen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich überhaupt die Schuldenkrise, die erstmal nicht gelöst sein wird. Und von daher haben wir, wenn man so will, das ganze Problem nach hinten geschoben. Und deshalb wird es auch weiterhin die Börsen beschäftigen und belasten. Noch sind ohnehin viele Details unklar, ebenso die konkrete Umsetzung mancher Beschlüsse. Hier werden die Experten in den nächsten Tagen und Wochen noch einiges nachliefern müssen. Fest aber steht, die 17 Euro-Länder werden sich über einen zwischenstaatlichen Vertrag zu mehr Haushaltsdisziplin verpflichten. Das heißt konkret, die Euro-Länder werden, wo noch nicht geschehen, eine gesetzlich fixierte Schuldenbremse einführen. Der Europäische Gerichtshof soll dabei über die Umsetzung in nationales Recht wachen. Bei einer Überschreitung der 3% Defizitgrenze sollen künftig fast automatisch Sanktionen greifen, die, und das ist neu, nur mit einer qualifizierten Mehrheit der EU-Finanzminister gestoppt werden können. Deutschland hatte ursprünglich jedoch einen bedingungslosen Automatismus gefordert, konnte sich hier aber nicht durchsetzen. Das gilt auch für die Forderung, dass der Europäische Gerichtshof nationale Haushalte für rechtswidrig erklären kann. Davon ist keine Rede mehr. An der Börse ist man ohnehin grundsätzlich skeptisch. Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Barclays Capital. Regeln zur Haushaltsdisziplin gab es ja vorher schon. Die sind halt nicht eingehalten worden. Und das muss jetzt umgesetzt werden. Auch an anderer Stelle konnte sich Deutschland durchsetzen. Euro-Bonds, wie von vielen gefordert, also die Ausgabe von europäischen Staatsanleihen durch besonders potente Euro-Staaten, wird es vorerst nicht geben. Im Entwurf zur Erklärung war hier noch ein Fahrplan zur Einführung von solchen Bonds vorgesehen. Im Abschlussdokument taucht er jedoch nicht mehr auf. Ebenfalls vom Tisch ist eine Geldlizenz für den permanenten Rettungsfonds ESM, dessen Einführung jetzt um ein Jahr auf 2012 vorgezogen wird. Erstmals wird der neue Rettungsschirm mit Eigenkapital von 80 Milliarden Euro unterlegt und soll damit auch mehr Glaubwürdigkeit haben als der eilig in der Krise geborene Hilfsmechanismus EFSF. Dessen Schlagkraft wiederum soll zunächst auf 750 Milliarden Euro gehebelt werden. Eine baldige Aufstockung auch des permanenten Rettungsschirms ESM lehnte die Kanzlerin heute jedoch klar ab. Ich habe immer gesagt, ich glaube nicht, dass die Lösung alleine in der Bereitstellung von finanziellen Ressourcen liegt. Ich glaube, dass alles nur zu einem Ziel führt, wenn wir uns Schritt für Schritt den Ursachen dieser Krise nähern. Und das heißt aus Merkels Sicht, die Fiskaldisziplin muss deutlich gestärkt werden, ebenso die Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedsländer. Dennoch wollen sich diese nicht alleine auf die eigenen Instrumente verlassen. Auch der Internationale Währungsfonds soll über die nationalen Notenbanken zusätzliche Mittel über 200 Milliarden Euro erhalten, die der Fonds dann wiederum zur Krisenbekämpfung einsetzen könnte. Doch auch hier gilt, Details sind noch offen. Unklar ist aber auch die künftige Rolle der Europäischen Zentralbank, die in der Schuldenkrise längst eine zentrale Rolle spielt. EZB-Chef Mario Draghi lobte heute die Gipfelbeschlüsse, hielt sich ansonsten aber bedeckt. Nicht zuletzt, in welchem Umfang die Währungshüter weiter Staatsanleihen von klammen Schuldenstaaten aufkaufen werden. Doch genau hier setzt der Hauptkritikpunkt der Anleger an. Sie wollen eine schnelle und vor allem eine große Lösung mit Rückgriff auf die unbegrenzte Feuerkraft der Europäischen Zentralbank. Zumal in den nächsten Wochen erneut Staatsanleihen im dreistelligen Milliardenumfang fällig werden. An dieser Stelle sind sich aber ohnehin die meisten Beobachter einig. Trotz der heutigen Fortschritte in Brüssel in Richtung Fiskalunion wird die Europäische Zentralbank in der Schuldenkrise, ob gewollt oder nicht, weiterhin im Mittelpunkt stehen. Und auch an den Börsen wird es so schnell keine Ruhe geben.